Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, dann wird hier ab jetzt aufgenommen. Gut, wir haben ja heute Kamingespräch, also für mich das erste Mal. Ich verstehe das so, dass das ein Gespräch unter Interessierten ist in kleinerem Kreise, wo wir uns über ein Sachthema auseinandersetzen wollen. Das hat also nicht den, sage ich mal, konfrontativen Charakter eines Grillfestes mit Pro- und Kontrapapier, sondern eher den Charakter eines Austauschs. Und ich denke, ja, wenn ich so anschaue, die Größe und die Anzahl der Leute, die wir jetzt sind, da sollte das im Prinzip auch funktionieren. Ein paar einleitende Worte. Es ist ja schon viel über die Mailingliste gegangen zu dem Thema. Es geht also um das Thema Refinanzierung. Das Ganze hatte seinen Ausgangspunkt genommen bei einer Debatte, wo es darum ging, ob Banken Sparer brauchen oder nicht, um Kredite vergeben zu können. Da hatte es ein Grillfest geben sollen, vor nunmehr 2 Monate ziemlich genau. Das musste leider ausfallen. Deshalb hatte ich angeboten, eben das Ganze in Form eines Kamingesprächs zu wiederholen. Die Seite hatte ich gepostet, Thema Refinanzierung bei uns in den aufbereiteten Themen. Und ich möchte jetzt halt einfach nachweisen, dass eine Bank Kredite vergeben kann, dass es zu Überweisungen kommen kann und letztendlich auch zu einer Tilgung von Krediten, ohne dass an irgendeiner Stelle Sparer oder Einlagen, sprich im Sinne von Einzahlungen von Nichtbanken notwendig wären. Zum zweiten Thema Refinanzierung. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Zum Thema Refinanzierung hatte ich damals in den Debatten auf der Mailingliste und auch anderswo festgestellt, dass dieses Wort sehr oft im Munde geführt wird, aber es da anscheinend durchaus kontroverse Meinungen zu gibt, was es denn nun eigentlich bedeutet. Wir haben jetzt in den letzten Tagen auch festgestellt, dass das immer noch der Fall ist, ob schon es eine Mehrheit gegeben hat, die meiner Interpretation folgt. Aber es geht ja hier nicht ums Recht haben, es geht ja darum, das Richtige zu wissen. Deshalb habe ich diese Seite eben ins Wiki gestellt, wo ich relativ ausführlich darlege, was aus meiner Sicht Refinanzierung ist und wie das funktioniert und warum Banken entsprechend so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das würde ich jetzt kurz vorstellen. Ich habe mal ganz vorne angestellt 2 Definitionen, an denen man schon sieht, dass es da durchaus unterschiedliche Interpretationen gibt. Das eine ist aus dem Gabler Wirtschaftslexikon, das andere ist die Definition von der Bundesbank. Der Gabler geht also davon aus, dass es sich bei Refinanzierung, kurz gesagt, um eine Beschaffung von Fremdmitteln handelt, um Kredite vergeben zu können. Ich sag mal, das ist die ganz klassische Vorstellung. Die Bank holt irgendwo Geld rein und dann gibt sie dieses Geld wieder raus als Kredit. Wir haben nun schon oft festgestellt, dass das sehr überholt ist. Mittlerweile hat ja auch die Bundesbank ihr Bildungsmaterial dahingehend korrigiert. So funktioniert das nicht, aber ich denke, das ist immer noch das, was viele Leute bei dem Wort Refinanzierung, sprich ich muss mir Mittel, die ich rausgegeben habe, irgendwie wieder beschaffen, im Kopf haben. Die Bundesbank hat eine etwas andere Definition, die meiner Ansicht nach den Kern eher trifft. Die da lautet, von Refinanzierung spricht man, wenn sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld beschaffen. Punkt. Also es geht um Zentralbankgeld, das sich Geschäftsbanken besorgen, üblicherweise bei der Zentralbank. Nachsatz, eine einzelne Bank kann sich auch am Interbankengeldmarkt refinanzieren. Also sie muss nicht unbedingt zur Zentralbank gehen. Wenn sie Zentralbankgeld auch von anderen Banken bekommt, dann kann sie das eben auch dort tun. Das Bankensystem insgesamt muss sich aber bei der Zentralbank refinanzieren. Das heißt also, wenn die Kreditvergabe aller Banken zusammen so groß ist, dass sich das Geld, was schon sozusagen im Umlauf ist, nicht mehr reicht, auch wenn sie sich gegenseitig leihen, dann muss eben insgesamt mehr Zentralbankgeld beschafft werden. Und das geht natürlich nur bei der Zentralbank als Schöpferin von Zentralbankgeld. Der Refinanzierungsbedarf des Bankensystems ist der Ansatzpunkt für die Geldpolitik. Was dieser Satz aussagen soll, ist, dass im Prinzip die Zentralbank nur dadurch Einfluss auf die Geschäftsbanken gewinnen kann, indem sie sie von sich abhängig macht in irgendeiner Form. Und diese Abhängigkeit geschieht eben in Form des Zentralbankgeldes über die Mindestreserveanforderungen. Sprich, die Banken werden einfach gesetzlicherseits verpflichtet, dass sie sich Zentralbank in einer bestimmten Höhe besorgen müssen. Ob sie wollen oder nicht, das ist eben einfach so. Und über diesen Bedarf, der quasi quasi per Verordnung generiert wurde, hat die Zentralbank nun einen gewissen Einfluss auf die Geschäftspolitik der Geschäftsbanken, indem sie zum Beispiel festlegen kann, zu welchem Zinssatz sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank dieses Zentralbankgeld besorgen. Die Refinanzierung wird in der Regel über Offenmarktgeschäfte abgewickelt. Offenmarktgeschäfte sind also Geschäfte zwischen Geschäftsbanken und der Zentralbank, bei denen sich eben die Geschäftsbanken dort gegen Hinterlegung von Sicherheiten zum Beispiel Zentralbankgeld besorgen. Das sind also diese vier Sätze, die die Bundesbank definiert. So, was in diesem ganzen, in dieser ganzen Definition nicht vorkommt, und ich denke, das wird das Hauptthema des heutigen Abends werden, ist, warum machen die das überhaupt? Einen Grund habe ich schon gemacht, einfach weil sie es müssen. Also es gibt einen gesetzlichen Zwang, dieses zu tun, der einfach darin besteht, dass man eine gewisse Menge an Geld halten muss. So, wie beeinflusst das nun die Geschäftspolitik der Banken? Ich habe dazu mal einen Rückgriff gemacht auf, ich sag mal, die Welt, wie sie früher mal war. Wir hatten eben früher überwiegend eine Bargeldwirtschaft. Da kann man sich eben vorstellen, dass bei der Bank im Keller ein großer Bestand an Bargeld liegt. Und wenn die Leute üblicherweise in Bargeld handeln, war es eben so, wenn ein Kredit vergeben worden ist, dann wollte der Kreditnehmer seinen Kredit eben auch ausbezahlt haben. Das heißt, er hat eben Bargeld bekommen. Und um dieses sicherzustellen, musste eben die Bank immer genügend Bares verfügbar haben. Wie viel das ist, das ergibt sich sozusagen aus der Erfahrung der Geschäftsbank, dass sie eben weiß, wenn ich so und so viele Sichteinlagen habe, dann fließen im Schnitt so und so viel davon ab pro Tag und so viel kommt wieder rein. Das heißt, ich muss immer einen gewissen Grundbestand da haben, damit ich jederzeit, wenn ein Kunde kommt und seinen Anspruch auf Bargeld eben realisieren will, sprich er will was abheben von seinem Konto, dass ich ihn eben auch bedienen kann. So, aus diesem Verständnis heraus hat man also gesagt, gut, eine Bank braucht also mindestens so und so viel von ihren Sichteinlagen in Bar da zu liegen, damit das funktioniert. Ja, hat natürlich zur Konsequenz, wenn denn dann einer kommt und sein Bargeld abhebt, dann ist dann entsprechend zu wenig in der Kiste und die Bank muss sich also neues Bargeld besorgen, um die Kiste wieder aufzufüllen, weil es könnte ja auch bald der nächste kommen. So, und da, denke ich mal, liegt der Ursprung dieses Wortes Refinanzierung, also mir geht was abhanden an Bargeld. Und weil ich jetzt zu wenig habe, um gegebenenfalls auf weitere Nachfrage zu reagieren, muss ich eben meinen Bestand wieder auffüllen, also refinanzieren, wieder beschaffen auf gut Deutsch. Und dieses Verständnis, glaube ich, ist so in den Köpfen drin. Bargeld ist dann nun irgendwann abgeschafft worden zugunsten von Zentralbankguthaben. Also sprich, wenn jetzt die Leute das Bargeld nicht mehr physisch abheben und damit irgendwas machen und es am Ende bei einer anderen Bank landet im Tresor, sondern jetzt alles über Überweisungen läuft, also unbar, dann hat man die Schatztruhe bei der Bank sozusagen ausgetauscht gegen ein Zentralbankkonto bei der Zentralbank. Und wenn jetzt ein Kunde sein Sichtguthaben überweist von seiner Bank zu einer anderen, beispielsweise weil er etwas gekauft hat, dann passiert diese Bargeldübertragung von früher. Also ich gehe zur Bank, nehme mir mein Bargeld, gehe zum Verkäufer, gebe es dort in die Kasse und am Abend geht der Kaufmann mit diesem Bargeld zu seiner Bank und zahlt es dann dort ein, ist quasi simuliert worden über diese Zentralbankkonten. Das heißt, jede Geschäftsbank hat ein Konto bei der Zentralbank und wenn ein Kunde eben 1.000 Euro überweist von seiner Bank auf die andere, also von seinem privaten Sichtguthaben auf das Sichtguthaben des anderen, dann passiert das gleiche parallel im Hintergrund in der Zentralbank. Das heißt, vom Zentralbankkonto seiner Bank werden 1.000 Euro überwiesen auf das Zentralbankkonto der anderen Bank. So, und da sowohl Zentralbankguthaben als auch Bargeld beides gleichermaßen Ansprüche gegen die Zentralbank sind, ist das also ein völlig äquivalenter Vorgang. So, wo liegt jetzt nun das Problem? Das Problem liegt darin, dass Banken eben nicht 100% ihrer Sichteinlagen in früher Bargeld, jetzt Zentralbankgeld halten, sondern de facto nur einen ganz kleinen Teil. Und zwar nur den kleinen Teil, der entweder gesetzlich vorgeschrieben ist über die Mindestreserve oder darüber hinausgehend etwas mehr, der sich eben einfach aus ihrer Erfahrung ergibt, dass sie eben einen bestimmten Bestand brauchen, um sämtliche Zahlungen abwickeln zu können. So, wenn jetzt dieser Bestand wie aktuell 1% beträgt, dann bedeutet das, dass wenn 1.000 Euro die Bank verlassen, sich die Mindestreserveanforderung, also die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmenge, nur um 1% senkt, also um 10 Euro. Es ist aber so, dass aufgrund dieser, sage ich mal, Bargeldanalogie 1.000 Euro auch tatsächlich übertragen werden, hat jetzt die Bank 990 Euro zu wenig an Zentralbankgeldbestand. Soweit sie also mehr Zentralbankgeld hat, als die Mindestreserve erfordert, ist das egal, dann ist das eben so, dann kann sich die Bank sagen, gut, nehme ich so hin, akzeptiere ich oder ich fülle es wieder auf, wie auch immer, ist ihre freie Entscheidung. Sobald sie aber unter die Mindestreserve kommt, ist sie gezwungen, die Mindestreserve für den verbleibenden Bestand an Sichtguthaben wieder aufzufüllen. Heißt also, wenn wir mal davon ausgehen, dass sie am Anfang an der Grenze war, um es einfach zu machen, sie hat 1.000 Euro von sich zur anderen Geschäftsbank überwiesen. Ihre Anforderung ist allerdings nur um 10 gesunken. Das heißt, sie muss sich 990 wieder beschaffen. So, und jetzt kommt die spannende, jetzt kommt der spannende Punkt, Refinanzierung in unserem aktuellen Bankensystem. Diese 990 muss sie jetzt irgendwo herkriegen. Und jetzt ist die Frage, wie macht sie das denn? Zurück im Bargeldzeitalter kann man sich sagen, na gut, dann besorgt ihr halt neue Sparer. Die Sparer zahlen ja alle schön in Bargeld ein. Das heißt, wenn ich es schaffe, Sparer in Höhe von 990 Euro zu kriegen, kommen eben 990 in Form von Bargeld rein und werden in die Kiste gelegt. Die Kiste ist wieder voll. Jetzt läuft das eben anders. Die Idee ist, ich ziehe eben Sparer von anderen Banken zu mir ab. Die übertragen mir 990 Euro Zentralbankgeld und mein Guthaben ist wieder aufgefüllt. Das ist sozusagen die ganz rudimentäre Vorstellung, aber das ist bei weitem nicht die einzige. Und wie wir an der Definition von der Bundesbank gehört haben, auch nicht die wichtigste, sondern ein wenn wir jetzt gucken wieder auf die Wiki-Seite, da hatte ich einen Auszug genommen aus einer Präsentation von so einem Uni-Lehrgang. Da steht, Offenmarktgeschäfte, der Großteil des Geldbedarfs der Geschäftsbanken wird durch Offenmarktgeschäfte gedeckt. So, heißt also Offenmarktgeschäfte, Geschäfte zwischen Geschäftsbanken und Zentralbank. Also wenn die Banken Zentralbankgeld brauchen, dann holen sie sich's einfach bei der Zentralbank. Weiterhin hatten wir gehört, Interbankenmarkt. Die zweite Möglichkeit ist eben einfach, ich frage auf dem Interbankenmarkt nach. Hintergrund dessen ist, wenn eine Bank zu viel Zentralbankgeld hat, dann ist das günstigste, was sie damit machen kann, ist einfach zu verleihen gegen Zinsen. Das verschafft ihr ein Zusatzeinkommen. Und die andere Bank, die sie es leiht, macht das natürlich nur, wenn das für sie auch einen Vorteil hat. Und deshalb ist der Interbankenmarktzins meistens niedriger als der Leitzins der Zentralbank, sodass es also für beide Seiten ein Geschäft ist, sich das Geld einfach gegenseitig zu leihen. So, und über diese beiden Mechanismen, Interbankenmarkt und Offenmarktgeschäft, wird im Prinzip der große Teil dieses Refinanzierungsbedarfs abgewickelt. Und es gibt natürlich dann noch weitere Möglichkeiten. Das wäre dann zum Beispiel die Eigenfinanzierung, sprich die Bank verdient einfach Geld und der Rest bleibt eben bei ihr hängen. In Form von Zentralbankgeld, muss man immer sagen. Oder eben, sie holen sich irgendwo Einlagen rein. Das heißt, Refinanzierung, so wie ich es eben verstehe und wie ich es gerade ausgeführt habe, bedeutet also im Wesentlichen, wenn Zentralbankgeld bei mir abfließt, in Klammern aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich mir Neues besorgen. Es gibt eben auch die andere Variante, dass ich überhaupt verhindere, dass es abfließt, indem ich mir quasi, also indem ich dem, den ich das Geld geben müsste, eben einfach nur verspreche, dieses zu tun und er quasi dann dafür eine Forderung gegen mich hat. Wenn man sich das Ganze bilanziell dann betrachtet, wenn sowas passiert, dann passiert im Prinzip nur ein Passivtausch. Das heißt, die Sichteinlage des Kunden, der sein Geld überwiesen hat, verschwindet aus der Bilanz und wird ersetzt durch eine Verbindlichkeit gegenüber der empfangenen Bank. Diese Verbindlichkeit heißt, ich müsste dir jetzt eigentlich Zentralbankgeld überweisen, tu's aber nicht, aber weil wir uns beide einig sind, dass du eigentlich das Zentralbankgeld haben willst, als Ausgleich dafür, dass du dir auch quasi die Verbindlichkeit von dem Kunden reinholst, hast du jetzt eine Forderung gegen mich. Man gibt also, man verlängert sozusagen eine Forderungskette. Statt dass jetzt der Kunde gegen Bank A eine Forderung hat, hat er eine Forderung gegen Bank B, aber die wiederum gegen Bank A. Und dieses Prinzip, dass man eigentlich probiert, das Zentralbankgeld nicht zu bewegen, sondern einfach nur liegen zu lassen, indem man es eben nicht ständig überträgt, sondern gegenseitig Forderungen aufbaut und die obendrein auch noch regelmäßig gegeneinander aufrechnet, denn Zahlungen fließen zwischen Geschäftsbanken in beiden Richtungen, woraus sich dann gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben, die kann man dann löschen. Und wenn dann eventuell ein Residualbetrag übrig bleibt, auf den dann die andere Bank besteht, dass sie ihn haben will, dann wird eben übertragen. Das heißt also, im Prinzip probiert man dieses Zentralbankgeld so wenig wie möglich zu verwenden, um eben keine neuen Sicherheiten in Pension geben zu müssen, um sich Neues zu besorgen, sondern man will eigentlich das möglichst, also ebenso wie sozusagen der Nichtbankensektor heute bargeldlos probiert, das meiste abzuwickeln, probieren die Banken untereinander das meiste zentralbankgeldlos untereinander abzuwickeln, weil Geldbeschaffung immer mit Kosten oder Aufwand verbunden ist und sei es nur, dass man Wertpapiere in Pension geben muss. So, das war sozusagen in a nutshell, was auf der Seite steht. Ich denke, wer da in die Details gehen will, der sollte sich nochmal genau die Seite anschauen. Da ist das ja alles weiter aufgeführt. Der Dissens, um den es auch in den letzten Tagen ging, war jetzt, ob Refinanzierung jetzt eben nur die Mindestreserve betrifft oder ob es noch andere Gründe gibt, warum sich Banken refinanzieren müssen, jenseits dieses Auffüllens der Kiste sozusagen. Ich denke nicht. Ich denke, die Bundesbank hat das in ihrem Bildungsmaterial 2010 in der Auflage vom Herbst auch explizit so genannt, dass es im Prinzip zwei Gründe gibt, Zentralbankgeld zu halten. Das eine ist, um bar auszahlen zu können. Das andere ist eben, um die Mindestreserve zu erfüllen. Und ich sehe persönlich auch keinen weiteren Grund. Aber ich bin sicher, dass es da auch Gegenmeinungen gibt. Wen, ne? Ja, gleich bei mir geht's hier gerade noch drunter und drüber. Sorry. Ach so, ja, also ich bin fertig. Wer will, darf jetzt gerne kommentieren, fragen, anmerken, Gegenpositionen einnehmen. Also ich stimme dir dazu. Was mich jetzt noch interessieren würde, es wird ja oft von dieser Fristentransformation gesprochen. Und es wird dann immer so vorgegaukelt, dass es hierbei um das Hin- und Herrechnen von Kreditvergabe und Einlagen ist. Spielt diese Fristentransformation nicht auch nur in der Zentralbank-Geldliga? Also vielleicht sollten wir definieren, was Fristentransformation bedeutet. Fristentransformation bedeutet nach meinem Verständnis, dass die Bank quasi kurzfristige Verbindungen eingeht, nacheinander, um sozusagen jemandem anderen zu ermöglichen, eine langfristige Finanzierung zu bekommen. Das heißt, die Bank geht ein gewisses Risiko ein, weil sie jemandem sagt, du kriegst von mir, keine Ahnung, 1 Million Euro. Und sie über einen Zeitraum von 4 Jahren und sie holt sich das Geld kurzfristiger. Warum tut sie das? Die Zinssätze für langfristige Anlagen sind meist höher üblicherweise als die Zinssätze für kurzfristige Anlagen. Und das heißt also, wenn sich die Bank sozusagen über den Zeitraum von 4 Jahren viermal eine Finanzierung zu 5% sucht und aber für den langfristigen Kredit 8% kriegt, dann hat sie halt jedes Jahr 3% Gewinn gemacht. Das verstehe ich unter Fristentransformation. Jetzt sehe ich den Zusammenhang zum Zentralbankgeld nicht. Naja, du sagst ja, die Bank würde, also wenn sie jetzt einen Kredit geben würde, würde sie das Geld ja erzeugen als Kredit. Die Refinanzierung oder in dem Fall die Fristentransformation wäre ja dann in Zentralbankgeld. Also das heißt, sie holt sich kurzfristig Zentralbankgeld, um langfristige Schulden in Zentralbankgeld zu tilgen. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst also, wenn jetzt die Geschäftsbank zum Beispiel diesen langfristigen Kredit rausgibt und sich einen kurzfristigen reinholt, dann ist sie nach einem Jahr verpflichtet, diesen wieder zurückzuzahlen, was mit einem Abfluss von Zentralbankgeld verbunden wäre, den sie dann wieder refinanzieren muss. Sprich, sie muss sich einen neuen Kredit besorgen, um wieder diese Millionen bei sich reinzuholen. Ist das, was du meinst? Ja, genau. Ja, das wäre so ein Beispiel und ich glaube, vielleicht wird in dem Zusammenhang das Wort Refinanzierung dann auch verständlich, dass es eben einfach um eine erneut Finanzierung geht, die eben weggefallen ist. Und in dem Zusammenhang denke ich aber auch, dass die zentrale Motivation der Geschäftsbank dort eben die Erfüllung der Mindestreserve, sprich das Hereinholen von Zentralbankgeld im benötigten Umfang ist. Patrick, du sagtest eben, um sich die Millionen wieder reinzuholen. War das jetzt ein Versprecher oder meintest du das so? Ich hätte jetzt gedacht, dass der Anteil, der als Mindestreserve vorgehalten werden muss, wieder reingeholt werden muss. Ja, genau. Netto ist das so. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass in sozusagen im ursprünglichen Gedanke eine Überweisung von einer Bank an die anderen in selber Höhe in der Zentralbank nachvollzogen wird. Das heißt, wenn jetzt also die Bank A der Bank B 1 Million Euro überweist, dann bedeutet es in Zentralbankgeld 1 Million Euro. Das Problem daran ist, dass ihre Mindestreserveanforderung in dem Moment nur um 1% dieser Summe runtergeht. Das wären also 10.000 Euro, womit sie also dann in dem Moment eine Lücke von 990.000 hätte. Und die muss sie dann wieder refinanzieren. Also es ist nicht so, der ganze Witz an der Geschichte ist, dass tatsächlich in Zentralbankgeld immer die volle Summe übertragen wird und nicht nur der Prozentsatz Mindestreserve. Das wäre dann sonst ein ganz anderes Spiel. In dem Moment bräuchte man auch nichts mehr zu refinanzieren. Also Beispiel, die Bank hat auf der Passivseite 1 Million Euro zu stehen und auf der Aktivseite entsprechend 10.000 Euro Mindestreserve. Jetzt geht davon 500.000 raus, dann überweist sie auch 5.000, Thema erledigt. Sie braucht nichts mehr zu tun. Ist halt, also die Bilanz passt dann wieder. Aber so funktioniert das eben nicht, sondern sie muss tatsächlich den vollen Betrag überweisen, es sei denn zum Beispiel, sie einigt sich mit der empfangenen Bank, dass sie stattdessen eine Forderung kriegt, was man sich sozusagen als auch so vorstellen kann, dass dieselbe Summe, die gerade rausgegangen ist, sozusagen der Überschuss wieder zurückkommt. Also nochmal konkret gesprochen, 1 Million gehen von Bank A zu Bank B, sowohl als Sichteinlagenübertragung auf der Passivseite als auch als Zentralbankgeld auf der Aktivseite. Das heißt, bei der überweisenden Bank kommt es zu einer Bilanzverkürzung, bei der empfangenden Bank entsprechend zu einer Bilanzverlängerung. Jetzt ist es aber so, dass sich die Mindestreserveanforderung bei der empfangenden Bank nur um 10.000 Euro erhöht hat. Sie hat aber 1 Million bekommen, während sich bei der überweisenden Bank die Mindestreserveanforderung nur um 10.000 verringert hat. Sie hat aber 1 Million übertragen. Das heißt, während sie nun eine Lücke hat von 990.000, hat die empfangende Bank genau einen Überschuss von 990.000. Was liegt also näher, dass dann einfach die empfangende Bank sagt, gut, ich will gerne meine 990.000 verleihen, damit ich dafür Zinsen kriege. Ach, gucke da habe ich ja zufällig gerade jemanden, der 990.000 sucht. Also leihe ich doch einfach diese Summe zurück und kriege davon Zinsen. Und genau das ist das, was eben üblicherweise bei einer Überweisung passiert. Nur, dass man natürlich nicht diesen Quatsch macht mit einmal hin, einmal zurück, sondern die Banken einigen sich einfach darauf, pass auf, ich übertrage es dir nicht, sondern stattdessen kriegst du bei mir eine entsprechende Forderung auf meine Passivseite. Und so sieht es eben so aus, als dass bei einer Überweisung nichts weiter passieren würde, als dass eine Sichteinlage ausgetauscht wird durch eine Forderung der empfangenden Bank. Tatsächlich ist das quasi nur eine Abkürzung dieses Hin- und Herspiels. Ja, da hätte ich dann noch eine Frage dazu. Wird das denn tatsächlich dann für jeden einzelnen Kredit so durchgeführt oder bezieht sich das, was du gerade geschildert hast, nur für den Saldo, der am Ende des Tages, nachdem man alles miteinander verrechnet hat, dann übrig bleibt? Tatsächlich passiert es nur mit dem Saldo. Also es findet im Target-System einmal täglich so ein Clearing statt. Aber ich habe auch mal gelesen, dass es im Interbankenmarkt 2 bis 3 Mal am Tag ein Clearing gibt. Das heißt, es geht eigentlich ständig so, dass Überweisungen hin und her gehen und die Forderungen werden halt immer wieder gegeneinander aufgerechnet. Und wenn dann am Ende des Tages halt tatsächlich irgendein Saldo übrig bleibt, dann wird der eben in Zentralbankgeld ausgeglichen. Wir schauen nach den Wortmeldungen oder soll man jetzt einfach so reden? Nö, ich denke, das geht ganz gut so. Okay, ich habe jetzt erstmal nur eine informelle Frage, eine Verständnisfrage. Was bei dem Kapitel Erhöhung der Mindestreserve, da hast du ja geschrieben, sie können sich auch unter anderem durch neue Kundeneinlagen refinanzieren. Meinst du da neu eingezahltes Bargeld oder praktisch neu rein überwiesene Sparguthaben von einer anderen Bank? Na, es geht beides. Also man muss sich bewusst machen, Bargeld und Zentralbankgeld sind für Geschäftsbanken eigentlich äquivalent. Es sind beides Ansprüche gegen die Zentralbank. Das eine, sage ich mal, ist in der, nur die Erscheinungsform ist eine andere. Das andere ist, das eine ist halt ein Buchwert und das andere ist etwas, was man anfassen kann. Aber inhaltlich, rechtlich ist es genau dasselbe. Das heißt, und es geht in die Mindestreserve, gehen auch beide Größen ein. Also Mindestreserve ist ein Bestand an Zentralbankgeld. Dazu gehört die Kasse genauso wie das Girokonto bei der Zentralbank, also die Sichteinlage. Das heißt, für die Geschäftsbank ist es eigentlich völlig egal, ob Oma Trude mit ihrem Tausender reinkommt und den auf die Theke des Lokals gibt oder ob sie einfach einen Sparer überzeugt, ihr von einer anderen Bank 1.000 Euro zu überweisen, sei es als neuer Kunde, sei es als Bestandskunde, ist also am Ende dasselbe. Das Ganze wird nachvollzogen in Zentralbankgeld, beziehungsweise verringert die eigene Verpflichtung, Zentralbankgeld abfließen zu lassen. Und das ist halt eine Möglichkeit, sich Zentralbankgeld zu besorgen für die Geschäftsbanken, aber eben einfach nur eine von vielen. Dann hätte ich noch mal eine Frage, und zwar ist es auch eine Verständnisfrage. Ich glaube, ich bin inhaltlich sehr nah bei dir. Ich habe bei der Euvicon zwischen Tür und Angel ein ganz interessantes Gespräch geführt und der, mit dem ich gesprochen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war, hat von Klebrigkeitsfaktoren gesprochen und hat damit gemeint, Banken wissen aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Vergangenheit, dass und aufgrund ihrer Daten eben wie viel Zu- und Abfluss ist, das heißt, was sie an Bedarf für diese besagte vorherige erwähnte Fristentransformation haben. Jetzt sind diese Klebrigkeitsfaktoren ja quasi die Vergangenheitserfahrungswerte von den Banken, auf deren Basis sie agieren. Ist das auch die Basis, die du nimmst, um zu sehen, was die brauchen an Transfers hin und her? Da will ich mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Also es ist bei der Mindestreserve so, dass diese Mindestreserve nicht immer ad hoc sozusagen nachvollzogen werden müsste, sondern die wird auch gemittelt über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, man schaut sich an, wie waren in diesem gemittelten Zeitraum die Bestände an Sichteinlagen und über dieses Mittel muss dann eben die am Ende dieser sozusagen Betrachtungsperiode muss dann eben die Mindestreserve entsprechend angepasst werden. So, das heißt natürlich, wenn ich also weiß über diese gewissen Statistiken, die die Banken über mehrere Jahre machen, keine Ahnung, zum Monatsende steigen meine Bestände an oder gehen runter oder kurz vor Weihnachten oder Ostern oder zu den Urlauben oder wie auch immer, dann und dann sind meine erwarteten Bedarfe so und so, dann kann sich die Bank ja schon im Vorhinein überlegen, ich werde also zum Stichtag ungefähr den und den Bestand haben müssen. Und dann wird sich die Bank sicherlich bemühen, entsprechend günstig an dieses Geld ranzukommen, was natürlich besser ist, wenn sie das geplant macht, als wenn sie dann ad hoc in Panik am Stichtag zusehen muss, dass sie da noch ein paar Millionen Euro Zentralbankgeld rankriegt. Insofern ist es durchaus auch so, dass eben die Banken eine gewisse Überschussreserve halten, weil sie sich wahrscheinlich, sage ich mal, wie jeder Kaufmann, dann Ware besorgen, wenn sie günstig ist und die dann eben einfach einlagern und dann haben sie die eben, statt dass sie immer sozusagen spontan zu dem Marktpreis besorgen müssen, der dann gerade vorliegt. Das ist das eine. Das heißt, diese Statistiken sind eben für die Bank wichtig, weil sie damit ungefähr abschätzen kann, zu welchem Zeitpunkt sie wie viel braucht. Es gibt darüber hinaus auch noch viel konkreter die sogenannte Liquiditätsverordnung. Die Liquiditätsverordnung verpflichtet die Banken für bestimmte Zeithorizonte eben sicherzustellen, dass sie über genug Liquidität verfügt. Liquidität ist zum einen Zentralbankgeld, zum anderen sind es aber auch, sage ich mal, kurzfristige oder anders gesagt hochliquide Aktiva, Geldmarktpapiere oder was auch immer, die sie halt mit einer sehr hohen Sicherheit in Zentralbankgeld umsetzen kann, wenn es vonnöten ist. So, und das innerhalb von drei Zeitbändern ist es da eben so, dass sich die Geschäftsbanken eben auch über ihre Erfahrung, erwartete Zuflüsse, erwartete Abflüsse, konkretes Auslaufen von, sage ich mal, Krediten und vielleicht auch andersrum, dass man weiß, dass eigene Kunden dann tilgen. Also sie müssen sich quasi so eine Art Liquiditätsplan aufbauen und eben zusehen, dass sie den erfüllen. Und dafür, dieser Klebrigkeitsfaktor, den kenne ich jetzt nicht, aber ich vermute, es hängt damit so ein bisschen zusammen, dass die Bank verpflichtet ist, nicht ad hoc heraus zu handeln, sondern nach gewissen statistischen Methoden eben sich zu überlegen, wann brauche ich wie viel Liquidität und eben Vorsorge zu treffen, dass sie zu dem Zeitpunkt eben liquide sein kann, wenn sie es sein muss. Ja, wie gesagt, die Vokabel Liquidität, Klebrigkeitsfaktor kenne ich jetzt nicht, aber es ist durchaus so, dass die Mindestreserve eben sich an statistisch ermittelten Bedarfen orientiert. Patrick, wie definierst du Spare? Weil du hast unten, also als allerletzten Satz stehen, die Behauptung, dass Spare zur Refinanzierung notwendig wären, ist widerlegt. Wie definierst du da Spare in dem Kontext? Ja, Spare definiere ich in dem Kontext so, dass es Leute sind, nicht Banken, die eben Einlagen tätigen, also sprich Einzahlungen vornehmen bei der Bank, sei es in bar, sei es per Überweisung. Und wichtiges Kriterium, eben wie man das von Sparern so kennt, ihr Geld entsprechend langfristig bei der Bank halten. Das sind also jetzt nicht Leute, die nur ihre Geschäfte darüber abwickeln, wo ständig was rein und raus geht, sondern eben Leute sagen, ich habe hier Geld, das lege ich hin auf mein Sparbuch und da gehe ich in 10 Jahren wieder ran. Aber siehst du nicht die Notwendigkeit für Banken, dass sie auch durchaus, sage ich mal, langfristige Verbindlichkeiten haben müssen, um langfristige Forderungen aufbauen zu können? Also zuerst bauen sie die langfristigen Forderungen auf, aber dann müssen sie auch im Gegenzug schauen, dass sie die Verbindlichkeiten eben langfristig halten, weil sie ansonsten halt ein hohes Risiko haben. Also der Punkt Fristentransformation. Ja, was du sagst, ist richtig. Das ist auch der Grund, warum Banken meiner Ansicht nach überhaupt noch sozusagen Sparern zu höheren Kosten Anlageformen anbieten. Diese langfristigen Bestände reduzieren halt für die Geschäftsbank ganz erheblich das Risiko, weil sie eben die Zahlungsströme planbarer machen. Es ist ja so, dass die normale Nichtbank, die Geld anlegt, da nicht jedem 0,1% hinterherrennt und sofort die Bank wechselt, weil die andere irgendwie 3 Euro billiger im Quartal ist, sondern die Erfahrung ist, dass eben Nichtbanken, der Sparer eben sein Geld langfristig anlegt und es eben einfach auch dort belässt. Weiterhin ist es so, dass die meisten Nichtbanken, also Arbeitnehmer und so weiter, auch relativ planbare Geldflüsse haben. Das kann man sich also statistisch durchaus anschauen. Es kommt der Zahltag, da kommt es zu einem gewissen hohen Zufluss und dann über den Monat geht es dann eben entsprechend wieder runter und so weiter und so fort. Das heißt, für die Bank ist es vorteilhaft und ich sehe quasi die Zinsen, die sie diesen Sparern zahlen, die halt durchaus höher sind als der Leitzins bei der Zentralbank oder gar der Interbankenzins, ist quasi wie so eine Art Risikoprämie. Die zahlen sie halt, weil sie sagen, okay, da habe ich eben einen bestimmten Bestand, der puffert eben einiges ab, weil er relativ konstant in der Bilanz liegt, ohne dass ich mich da jetzt drum kümmern müsste, ständig für eine Reserve an Liquidität vorzuhalten, um gegebenenfalls größeren Abflüssen da entgegenwirken zu können oder beziehungsweise darauf vorbereitet zu sein. Okay, dann würde ich dich doch bitten, dass du, ja, das einfach zum Beispiel den allerletzten Satz, das noch irgendwie insofern erklärst, dass du da halt, oder was du damit halt meinst. Denn wenn ich das jetzt halt zu dir spare, ja, spare ist für mich einfach die langfristige Verbindlichkeit für eine Bank. Und du meinst das ja in dem Kontext einfach anders. Und das sowas zum Beispiel, finde ich, ist dann halt einfach verwirrend für die Leser. Ja gut, also ist nochmal zum Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Ausgangspunkt der Diskussion war, ob eine Bank überhaupt Sparer braucht. Und ich habe halt mit der Seite nachgewiesen oder versucht nachzuweisen, dass sie prinzipiell keine Sparer braucht. Also es gibt Banken, wenn man sich zum Beispiel auch die Bilanz anschaut von Goldman Sachs, also typische Investmentbank, die haben so gut wie gar keine Kundeneinlagen oder Sichtguthaben oder so. Das Einzige, was die halt haben, ist wahrscheinlich kurz das Geld, was reinkommt, bevor es wieder irgendwie anders verwendet wird. Es bedeutet also, prinzipiell braucht eine Geschäftsbank keine Nichtbanken, die bei ihnen Geld einlegen. Natürlich hat es gewisse Vorteile, dieses zu tun. Wie ich schon sagte, eine gewisse Sicherheit, Planbarkeit und so weiter, eine gewisse, wie soll ich sagen, Trägheit gegenüber Marktveränderungen und so weiter. Das ist alles da und das ist bestimmt auch ein Grund für viele Banken, Sparer anzuwerben, also Sparer im Sinne von langfristig anlegenden Nichtbanken. aber es ist eben nicht essentiell notwendig. Und darum ging es damals in dem Grillfest, als es ums Thema Refinanzierung und Sparer ging. Das heißt, ich kann durchaus verstehen, warum Banken das tun. Nur wir müssen uns halt darüber einig sein, dass das keine Voraussetzung für irgendwas ist, sondern das ist einfach nur Geschäftspolitik zu sagen, ich will halt mehr Sparer haben oder weniger Sparer, wie im Falle Goldman Sachs. Das kann sich jede Bank selbst überlegen, wie viel für sie sinnvoll ist. Wenn man sich den langfristigen Trend anschaut, kann man feststellen, dass die Spareinlagen zurückgehen, bezogen auf die Gesamtbilanz. Und man kann auch feststellen, dass der Anteil der Spareinlagen an der Bankbilanz, zum Beispiel über Europa gesehen, sehr unterschiedlich ist. Das geht von 75% der Bilanz bis runter auf 25%. Und wenn man dann noch betrachtet, wer sind eigentlich die Nichtbanken, die diese Spareinlagen halten, geht das teilweise runter bis 15. Ja, und da kann man also jetzt nicht sagen, dass eine Bank unbedingt Sparer braucht, um ihr Geschäft betreiben zu können. Die Antwort ist ganz klar, nein, braucht sie nicht. Es ist ein Geschäftsmodell. Es gibt Leute, die sagen, ich will halt dieses anbieten und betreibe daraufhin mein Geschäft. Aber wenn du jetzt Goldman Sachs ansprichst, es geht ja nicht jetzt wirklich direkt um die klassischen Spareinlagen, sondern es geht ja auch um andere Verbindlichkeiten wie jetzt Anleihen beispielsweise. Und da haben sie ja durchaus einen ganzen großen Batzen. Es geht ja um die langfristige Bindung, wie das jetzt juristisch genau, wie das Finanzprodukt dann letzten Endes aussieht. Das ist ja einfach eine Frage der Politik, aber es geht ja um die langfristige Bindung von Verbindlichkeiten, um dann halt auch keine Probleme zu bekommen mit den Forderungen. Gut, aber auch da müssen das ja nicht Sparer im Sinne von Nichtbanken sein, die diese Mittel beschaffen, sondern das können ja auch einfach andere Banken sein. Also um nochmal sozusagen zurück auf Los zu gehen, die Sichteinlagen entstehen ja bei der Kreditvergabe. Es ist ja nicht so, als müsste immer jemand ankommen und was einlegen, damit sich die Bilanz verlängert. Ja. Genau. So. Und jetzt kann ja die Bank einer anderen Bank einen Kredit geben. Und dann ist das Geld eben da. Und der Kredit ist meinetwegen auch langfristig. Und ja, dann war's das. Da hat keine Nichtbank jemals irgendwas eingezahlt, sondern der Bankensektor hat aus sich selbst heraus einfach neues Geld geschöpft und sich gegenseitig geliehen. Und das kann kurzfristig, langfristig, wie auch immer fristig sein. Ja, das, also ich habe da mal angefragt bei dem Wollmershäuser in München am IFO. Und der hat halt so gemeint, die haben das mit den Bankanleihen untereinander, die haben das auf 5% begrenzt. Das heißt, die können sich halt zu höchstens 5% gegenseitig die Anleihen zeichnen und dafür Zentralbankgeld holen. Aber die haben das, die EZB, die, beziehungsweise die nationalen Zentralbanken, die haben das schon aufgegeben zu kontrollieren, wie werthaltig denn die Bankbilanzen jetzt sind, die Bankanleihen. Ja, also ich habe jetzt letzten Statistiken gesehen, ich glaube, das war auch von der Bundesbank, eine Zahl über den konsolidierten Banksektor, und da kannst du sagen, im Prinzip ist aktuell ein Viertel sowohl auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite reines Interbankengeschäft, also einfach Verbindlichkeiten von Banken gegeneinander, und das finde ich schon recht bemerkenswert, also dass ein Viertel der Bilanz sozusagen selbstgeschöpftes Geld ist schon mal interessant. Und der Rest, ja, jetzt ist ja halt immer die Frage, ja, was ist mit dem Rest, ist der denn irgendwo vonnöten? Und ich denke, wenn man eben versteht, dass Banken Geld schöpfen können durch Kreditvergabe, dann können sich Banken auch gegenseitig durch Kreditvergabe gegenseitig Geld schöpfen. Also es muss nicht immer eine Nichtbank mit drin sein. So. Und wenn das so ist, wenn man das akzeptiert hat, dass die Sichteinlage bei der Kreditgewährung entsteht, dann ist es doch völlig offensichtlich, dass sich der Finanzsektor untereinander ewig finanzieren kann. Und letztendlich beruht ja die starke Vernetzung dieses Finanzsektors einzig und allein darauf, nicht etwa, dass sie gegenseitig Eigenkapital einander halten würden, sondern dass sie einfach verdammt viele Kredite untereinander haben. Das heißt, das führt zu dieser starken Vernetzung, weshalb man auch immer Angst hat, dass wenn eine Bank ausfällt, die anderen dann eben mitgerissen werden. Das ist doch eigentlich schon der Beweis dessen, dass ein Großteil der Bilanz eben einfach nur an diesem Interfinanzmarkt hängt, der mit Nichtbanken genau gar nichts zu tun hat. Ja, aber der Punkt ist halt auch der, dass es sich, ja, rein theoretisch würde das alles gehen, aber die Banken können sich halt nicht zu 100% drauf verlassen, also auf die anderen Banken, weil wie wir jetzt halt in der Krise sehen, dass das Vertrauen dann zu den anderen Banken schwindet und dann hocken sie in der Patsche. Das ist natürlich richtig. Und deshalb können sie halt auch nicht jetzt sich komplett untereinander finanzieren, weil halt immer noch das Risiko da ist, dass die andere Bank halt pleite gehen kann. Genau, und deshalb sage ich ja, es ist Manipulation. Ja, aber nochmal, um auf diesen Satz zurückzukommen, Bene, genau das ist eben der Punkt, dass ich sage, das ist eben Geschäftspolitik. Da muss sich eben jede Bank selbst ihren Risikolevel wählen. Ich sag mal, die normale Nichtbank langfristig orientiert ist halt einfach ein sichererer Anteil an der Bilanz auf der Passivseite, und da kann eben die eine Bank sagen, jo, das mache ich gerne, ich nehme die rein zu einem hohen Anteil, und eine andere Bank sagt, reine Geschäftspolitik, nee, finde ich doof, ich finanziere mich lieber bei anderen Geschäftsbanken und mache dafür riskantere Geschäfte oder wie auch immer. Aber es gibt keinen systematischen Zwang, der die Banken verpflichten würde oder es vonnöten machen würde, dass sie Nichtbanken Einlagen, Guthaben halten müssten, sondern das ist eben reine Geschäftspolitik. Ja, das ist einfach eine definitorische Sache auch. Du weißt ja, dass ich den Begriff Refinanzierung umgangssprachlich oder generell halt einfach weitreichende verwende. Denn was soll ich denn jetzt sagen, wenn jetzt eine Bank Anleihen begibt oder wenn sie jetzt zum Beispiel sich dann Interbankenkredite holt oder so, dann sage ich halt einfach, die refinanzieren sich einfach im Sinne von Verbindlichkeiten, die sie kurz- oder auch längerfristig dann halt reinholt. Ja, aber meinst du nicht, dass da die bessere Vokabel einfach finanzieren sind? Also ich stimme dir zu, jede Hereinnahme von Mitteln oder anders gesagt, jede Verlängerung der Passivseite der Bilanz ist eine Form der Finanzierung. Aber die Bundesbank hat ja nun sehr deutlich gemacht, dass sie Refinanzierung einfach nur auf Zentralbankgeld bezieht. Und das tue ich auch. Insofern ist das vielleicht einfach eine sprachliche Ungenauigkeit. Also Finanzierung sozusagen wie beim Handwerker, Mittel besorgen, um damit etwas anzufangen, nennt man eben Finanzierung und nicht Refinanzierung. Refinanzieren tun nur Banken. Und ja, der Unterschied ist eben, dass sich Nichtbanken eben einfach kein Zentralbank besorgen, außer sie kriegen mal Bargeld. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Ja, ich meine, wir als AG, die Mehrheit hat jetzt so entschieden, dass wir als Arbeitsgrundlage den Begriff Refinanzierung halt nur noch so verwenden. Damit kann ich schon leben, ja. Ich meine, man muss es halt definieren. Ja, das passt dann schon für mich. Also mir brennt eine Frage unter den Fingernägeln. Ja, bitte. Ich die mal kurz stellen, Patrick. Ja. Und zwar ist jetzt für eine Bank ist da, wenn ich jetzt Barguthaben an die Bank einzahle, ist es dann wirklich so Qualitätsfaktor 100 dann mehr wert für die Bank, als wenn ich das einfach Girargeld überweise? Also ein qualitativer Unterschied, weil Bargeld ja Zentralbankengeld ist und das Girargeld eben so eigentlich einen guten Multiplikator drin haben und das selber schöpfen können dann? Wie ich vorhin sagte, Bargeld ist eigentlich nur die verbriefte Form von Zentralbankgeld. Also im Prinzip, gehen wir mal vielleicht zurück auf los, wie kommt denn Bargeld im Umlauf? Passiert folgendermaßen, eine Geschäftsbank gibt eine Sicherheit in Pension, kriegt dafür dann eben einen Zentralbankkredit, sprich, ihr wird ein bestimmter Betrag auf ihrem Konto bei der Zentralbank gutgeschrieben, und jetzt sagt sie so, das gibt mir das Recht, Bargeld abzuheben, und jetzt hole ich mir halt Bargeld. Das heißt, dieses Bargeld, das sie nun hält, ist für sie quasi nichts weiter als ein Aktivtausch Zentralbankgeld elektronisch gegen Zentralbankgeld physisch. Der Bargeldbestand oder der sogenannte Bargeldumlauf, der besteht eben interessanterweise sowohl aus Waren als auch als unbaren Komponenten. Also es ist das zirkulierende Zentralbankgeld ist eben für die Banken einfach nur Zentralbankgeld. Und das ist nicht so, dass Bargeld sozusagen mächtiger ist als das andere. Es ist genau dasselbe. Also ob ich nun zu meiner Bank gehe, einen Tausender abhebe, dann zur anderen Bank gehe und dort einen Tausender einzahle, oder ob ich einfach eine Überweisung veranlasse, die dazu führt, dass von dem Zentralbankkonto meiner Bank 1.000 Euro überwiesen werden auf das Zentralbankkonto der anderen Bank, ist am Ende des Tages völlig egal. Man kann das auch so sehen, der 1.000-Euro-Schein wird am Ende des Tages abgeholt, mit Transporter zur Zentralbank gefahren, dort eingezahlt und dann steigt am Ende auch nur das Zentralbankguthaben um 1.000. Das heißt, für die Geschäftsbanken ist es wirklich völlig einerlei, ob sie eine Überweisung in elektronischer Form oder in physischer Form bekommen. Eine kurze Nachfrage, aus welchen unbaren Komponenten besteht dann Bargeld? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, Bargeld ist Bargeld ist nicht unbar. Nee, der Bargeld, es gibt eine Position in der Zentralbankbilanz, die nennt sich Bargeldumlauf. Wahrscheinlich auch aus dieser Tradition heraus, dass früher eben alles Bargeld war. Die umfasst allerdings jetzt nicht nur das Bargeld, also im Sinne von Scheinen. Vielleicht kann ich das aber Münzen werden nicht korrigieren. Aber Münzen werden nicht festgehalten, ne? Das wollen wir feststellen, dass das von der Bundesbank ausgegeben wird. Also von den Nationalbanken und nicht von der Zentralbank. Richtig verstanden? Der kompetente Ansprechpartner. Arne, hast du diese Frage nicht gerade mit der EZB erörtert? Ja, die habe ich gerade mit der EZB erörtert und die Frage ist noch offen. Die waren selbst überrascht. Es ist meines Erachtens definitiv so, dass in der Position Bargeldumlauf, da stehen nur der Prozentsatz drin, den ein Land laut ihrem Anteil an der Zentralbank hat. Bei Deutschland sind es, glaube ich, 24,1%. Also, da steht ein Teil von praktisch, man kann ja gar nicht wissen, wie viel Bargeld jetzt in irgendeinem Land ist, sondern die einzelnen nationalen Zentralbanken geben Banknoten aus und ziehen wieder Banknoten ein und so weiter. Und dadurch ergibt sich ein bestimmter Betrag. Aber das ist nicht das, was dann in dieser Position steht, sondern da steht der Anteil drin, der laut Verteilungsschlüssel ein Land haben soll. Die Differenz, die steht dann jetzt entweder als Forderung oder als Verbindlichkeit an einer anderen Position innerhalb der nationalen Zentralbankbilanz. Das heißt, man muss immer die beiden Positionen zusammenführen, um festzustellen, wie viel Banknoten hat eine nationale Zentralbank tatsächlich ausgegeben. Das ist Punkt 1. Der Punkt 2, um den es eigentlich geht, es gibt ein Handbuch, da steht drin, dass diese Position Banknotenumlauf auch die national ausgegebenen Münzen enthalten soll. Aber es ist definitiv so, dass das nicht der Fall ist. Das geht aus einem Bericht hervor und auch wenn man eine Querprüfung, praktisch wenn man eine Plausibilitätsprüfung macht. Das konnten sie nicht beantworten. Das war soweit, dann ist noch eine offene Frage. Noch ein interessanter Punkt ist, ich bin auch deiner Meinung, Patrick, dass praktisch Bargeld ist verbrieftes und Zentralbank-Giralgeld ist verbuchtes Zentralbankgeld. Das sieht die Zentralbank nicht so, aber sie scheint nachdenklich geworden zu sein in dem Gespräch. Jedenfalls hat sie rumgedruckst, hat nicht klar Ja oder Nein gesagt. Das fand ich schon mal interessant, aber sie hat ihre ursprüngliche Position nicht mehr so mit Vehemenz verteidigt. Die EZB, die sieht Bargeld als eine bewegliche Sache und als kein Wertpapier. Das halte ich für eine nicht haltbare Position. Und wie gesagt, sie waren dann auch ein bisschen am Zurückrudern, beziehungsweise sie haben gar nicht richtig verstanden, wieso das überhaupt eine interessante Frage ist. Nur so viel zum Bericht. Das heißt, die offiziell ist die Position, und die habe ich auch von der Bundesbank so gekriegt, machen die einen Unterschied zwischen Bargeld und Zentralbank-Giralgeld. Und zwar nach deren offiziellen Definition ist Bargeld eine Sache und Zentralbank-Giralgeld ist eine zivilrechtliche Forderung auf Bargeld. So definieren die das. Naja, im Prinzip so ganz Unrecht haben sie ja damit nicht. Wenn man mal ins Gesetz reinschaut, ist es ja so, dass Banknoten das einzig unbeschränkt gesetzliche Zahlungsmittel ist. Das gesetzliche Zahlungsmittel zeichnet sich eben dadurch aus, dass man damit, außer es ist vertraglich explizit etwas anderes vereinbart, hat man damit quasi das Recht, seine monetären Schulden zu löschen. So, und wenn man das jetzt ganz streng nimmt, kann man sagen, eigentlich kannst du das nur mit Bargeld machen. Jetzt ist es so, dass natürlich im allgemeinen Geschäftsverkehr jetzt keiner darauf bestehen wird, sondern er wird eben sagen, pass auf, wenn du mir deine Forderung in Form eines Giralguthabens überträgst, so dass ich jetzt die Forderung gegenüber die Zentralbank Geld habe, dann gilt das sozusagen auch als gelöscht. Aber wenn man es rein rechtlich betrachtet, ist eben wirklich nur das einzig unbeschränkte Zahlungsmittel die Banknote, die einen eben wirklich berechtigt, also im Sinne von ich verlange das jetzt, eine Schuld, eine monetäre Schuld zu löschen. Das ist auch war auch ein Diskussionspunkt, und der Diskussionspunkt wird meines Erachtens so nicht richtig gesehen. Es wird auf der einen Seite so gesehen, dass praktisch die das, was du gerade angesprochen hast, diese unbeschränkt das einzige bezieht sich auf das unbeschränkt. Das heißt, es gibt kann da gar genau noch so andere gesetzliche Zahlungsmittel geben, und Geschäftsbanken-Giralgeld ist ja kein illegales, sagen wir so, illegales Zahlungsmittel, sondern ist genauso in einem gesetzlichen Rahmen. Dieser Annahmezwang, von dem geredet wird, ist meines Erachtens eine nicht historisch konforme Interpretation. Und zwar in Zeiten, als Banken noch ihre Banknoten ausgaben, haben diese nicht immer untereinander akzeptiert. Und das war jetzt der Annahmezwang, dass sie die Reichsbanknoten annehmen mussten. Das ist diese Form des Annahmezwangs. Das, was dann irgendwann später reinkam, dass gesagt wurde, dass damit die Schuld getilgt wird, ist im Grunde genommen Nonsens. Und zwar deshalb, weil es immer darauf ankommt, was konkret vertraglich vereinbart wird. Alle Kaufverträge, alles das sind zivilrechtliche Verträge. Und wenn das heißt, ich liefere dann Radio und dafür kriege ich einen Sack Erbsen, dann zahlt der mit einem Sack Erbsen. Das heißt, das ist das Entscheidende. Er kann nicht schuldbefreiend sagen, okay, ich zahle mit dann irgendwas. Und wenn in einem Vertrag steht, dass das Geld auf das Konto des Lieferanten überwiesen werden soll, dann ist genau das die vertragliche Vereinbarung. Ich habe auch an anderer Stelle das dann auch schon nachgelesen. Es ist im Grunde genommen Unfug, auf diese Annahmezwang irgendwas abzuleiten, weil er historisch an eine ganz andere Ecke gehört. Ja, wobei noch eine kurze Anmerkung daran. Ich verstehe das Wort, das gesetzliche Zahlungsmittel in dem Sinne, dass es heißt, wenn nichts anderes vereinbart ist, also wenn jetzt im Vertrag nicht drin steht, ich möchte einen Sack Erbsen haben, sondern ich habe einfach irgendeine monetäre Schuld, aus welchen Gründen auch immer. Ich schulde jemandem 1000 Euro und es ist nichts festgelegt, wie diese Schuld zu tilgen ist. Dann sagt das Gesetz, kann ich mit Euros eine Euro-Schuld tilgen. Das ist sozusagen, dazu berechtigt mich mein Euro. Wenn ich jetzt also sage, ich schulde dir 1000 Euro und ich habe hier einen 1000-Euro-Schein und wir haben vertraglich nichts anderes festgelegt, dann lege ich dir den Schein auf die Theke des Lokals und damit ist meine monetäre Schuld getilgt. Punkt. So, das kann ich mit einem Sack Erbsen nicht machen. Also da sagt das Gesetz, nein, auch wenn du einen Sack Erbsen hast, der 1000 Euro wert ist, kannst du nicht hingehen und den einfach mir nichts, dir nichts auf die Theke des Lokals legen. Das kannst du explizit dieses Privileg, dieses Recht, hast du eben explizit nur mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel, und deshalb wirkt dieses für eine monetäre Schuld immer schuldbefreiend, wenn nichts anderes explizit festgelegt ist. Patrick, das ist doch genau der Punkt, was du gerade angesprochen hast. Wenn ich einen Anspruch auf Geld habe, dann kann ich das nur mit Geld begleichen. Das heißt, es gilt grundsätzlich. Du kannst grundsätzlich nicht einfach sagen, der hat zwar einen Anspruch von mir, dass ich ihm ein Auto liefere, aber ich habe jetzt kein Auto und dann liefere ich ihm halt einen Lastwagen voll Backstein oder irgendwas. Das heißt praktisch, es kommt immer darauf an, auf was hast du Anspruch, und genau das hast du zu liefern. Und dann ist es natürlich so, beim Geld oder bei je nachdem bei den Waren, da gibt es dann die sogenannten vertretbaren Dinge. Das heißt, du kannst raussuchen, da ist nicht ein bestimmtes gemeint, sondern eines, das einem bestimmten normalen Qualität entsprechen. Okay, ich dachte, Rudi wollte auch noch was anmerken. Ja, und zwar geht es mir genau auch um dieses Thema mit Bargeld, einzige unbegrenzte gesetzliche Zahlungsmittel. Mir ist da nämlich gerade ein anderer Gedanke gekommen, warum das denn im Bundesbankgesetz und in der AEUV so drinsteht, dass die von der EZB ausgegebenen Euroscheine das einzige unbegrenzte gesetzliche Zahlungsmittel ist. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass bei Überweisungen von Bank A nach Bank B, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, ich kaufe mir ein Auto und überweise meinem Verkäufer das Geld, dass dann ja Zentralbankgeld mit überwiesen wird. Und das könnte aber ja theoretisch passieren, dass meine Bank nach der, oder ja, sie überweist halt und es wird dann ja am Tagesende irgendwie geklärt, dass aber in der Zwischenzeit meine Bank pleite geht. Das heißt, die empfangende Bank bekommt gar kein Zentralbankgeld mehr mit überwiesen. Und dann könnte ja die empfangende Bank diese Überweisung ablehnen. Und das scheint mir eben dieser Sicherheitsmechanismus zu sein, zu sagen, okay, es könnte ja dieser Fall eintreten, dann habe ich meine Schuld eben nicht getilgt, obwohl ich überwiesen habe. Dann kann ich es nur noch durch Bargeld tilgen. Darf ich da mal ganz kurz, diesem einzig unbeschränkt, ich habe da explizit nachgefragt bei der Bundesbank, dieses einzig bezieht sich auf unbeschränkt. Und das, der Gegenteil davon ist das beschränkt. Dieses gesetzliche Zahlungsmittel, das ist der Begriff, den du als Ganzes sehen musst. Und praktisch das nicht unbegrenzte sind beispielsweise die Münzen. Da musst du nicht jede Menge Münzen nehmen, aber Bargeld musst du jede Menge nehmen. Und das ist der Unterschied. Das bezieht sich nicht darauf, dass man sagt, ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Das ist explizit geklärt. Ja, okay, also vielen Dank für den Hinweis, das stimmt. Es gibt also ein Gesetz, dass niemand verpflichtet werden kann, mehr als 50 Münzen anzunehmen. Außerdem wissen wir ja das, oder wissen wir vielleicht nicht, also für die, die es nicht wissen, Münzen werden auch nicht von der Zentralbank geschöpft, sondern nur in Umlauf gebracht. Geschöpft werden Münzen von der Regierung und die werden dann, da hat Arne bestimmt wieder mehr Detailinformationen, aber ich sag mal, grob an die EZB verkauft, die kauft die und wenn dann jemand kommt und Münzen haben will, also wenn beispielsweise eine Bank Bargeld abheben will bei der Zentralbank, dann sagt sie eben, ich hätte halt so und so viel gerne in Scheinen und so viel in Münzen und dann werden die halt entsprechend in Umlauf gebracht. Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, um eine Überleitung wieder zum ursprünglichen Thema zu kriegen, bevor wir da jetzt zu speziell ins gesetzliche Zahlungsmittel einsteigen. Es ging um die Fragen der Notenbanken, die sozusagen vielleicht nicht untereinander akzeptiert worden sind, aber die Noten der Reichsbank mussten immer akzeptiert werden. Da will ich wieder sozusagen den Bogen kriegen zum Thema Mindestreserve. Und zwar hatten wir in den letzten Tagen die Debatte, ja, was ist denn mit Kanada? In Kanada ist die Mindestreserve bei null. Was soll das? Und ich denke, da wird jetzt dieses Thema wieder interessant mit den Banknoten und dem gesetzlichen Zahlungsmittel. Was soll eine Zentralbank, die kein Zentralbankgeld hat, im Wesentlichen, weil die Banken keins halten und wenn die Banken keine Zentralbankkonten auf ihrer Aktivseite haben, hat die Zentralbank auch entsprechend keine auf der Passivseite. Was soll der ganze Witz? Die Zentralbank hat bei einer Mindestreserve von 0% quasi die wesentliche Funktion eines, wie soll ich sagen, vertrauenswürdigen Agenten, nämlich indem sie einfach sagt, ich agiere quasi als Clearingstelle. Über den Tag hinaus bauen sich bei mir Forderungen und Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken eben auf. Und am Ende des Tages werden die eben wieder glattgestellt. Und die Verrechnungseinheit hierfür ist eben Zentralbankgeld. Und das Entscheidende am Zentralbankgeld, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Papier von einer anderen Bank, einem Geldmarktpapier oder irgendeinem anderen Aktivum, ist eben, dass alle wissen, die Zentralbank wird nicht pleite gehen heute Abend und im Laufe des Tages und überhaupt nicht, denn sie kann nicht pleite gehen, denn sie macht sich ihr Geld selbst und deshalb ist Zentralbankgeld einfach das sicherste Medium, um diese Tagesgeschäfte sozusagen untereinander abzuwickeln und die Konten auszugleichen. Das wird natürlich im Ergebnis dazu führen, dass alle Banken trotzdem probieren, möglichst nah an der 0% zu sein, sprich am Ende des Tages oder am Ende der Verrechnungsperiode ihr gesamtes Zentralbankgeld wieder losgeworden zu sein. Aber es ist eben ein sehr sicheres Mittel, um zwischen Banken eben einfach Geschäfte abzuwickeln. Und da denke ich, kommt vielleicht wieder dieser Aspekt rein, den damals eben die Reichsbanknote hatte, dass man sagt, okay, wenn du mich nicht bezahlen kannst oder willst in dieser oder jener Note, hier ist das Medium, was per Definition, per Gesetz sicher ist und anzunehmen ist, und das ist eben die Reichsbanknote, sprich das Zentralbankgeld. Und ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Funktion, die die Zentralbanken eben heute noch erfüllen, neben ihrer Funktion als Lender of Last Resort, sprich, weil die Zentralbank nicht pleite gehen kann, kann sie auch in jeder Marktsituation, und sei sie noch so absurd, immer wieder für Liquidität sorgen. Aber ich sag mal, in einer normalen Marktsituation, wo eben nicht so eine komischen Sachen passieren, wie die LTAFs, wo dann hunderte von Milliarden in den Markt gepumpt werden, ist ihre wesentliche Funktion einfach, den Zahlungsverkehr zwischen verschiedenen Geschäftsbanken sicher und zuverlässig abzuwickeln. Denn sie ist sozusagen der einzige Intermediär, von dem beide Seiten ausgehen können. Er wird unter gar keinen Umständen plötzlich pleite gehen oder mit der Kohle türmen, denn er ist einfach immer da und per Definition unsinkbar. Ich wollte nochmal Ich wollte nochmal zu dem Begriff Refinanzierung zurückgehen. Wenn man da das Wikipedia aufschlägt und der erste Satz liest, da heißt es, die Refinanzierung dient den Kreditinstituten der Mittelbeschaffung für die eigene Vergabe von Krediten als Unternehmenszweck. Das ist, glaube ich, das, was A, die meisten Leute so verstehen, und B, was aber auch grundsätzlich falsch ist, wenn man das so versteht, wie es da steht. Und meine Bitte wäre, dass man vielleicht mal darauf eingehen können. Ich glaube, die wenigsten verstehen darunter, und zwar, das gehört zwar auch mit dazu, um die Zentralbankgeldbeschaffung. Aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen Refinanzierung so, dass praktisch ein Kreditinstitut, damit es einen Kredit vergeben kann, braucht es praktisch die Kundeneinlagen, damit sie diesen Kredit in deren Wortwahl refinanziert. Und ich glaube, der Zahn müsste gezogen werden, beziehungsweise das wäre für meine Begriffe ein wichtiges Anliegen, dass man da diese Dinge klarstellt. Aber der Satz ist doch falsch, der da steht im Wikipedia, der erste Satz. Ja, das sehe ich doch auch so. Nur denke ich, das ist aber der Satz, so wie er von 95% der Menschen, einschließlich Banker, verstanden wird. Ich habe mit Banker ganz konkret gesprochen, und Banker meinen tatsächlich, dass vielleicht nicht auf dem gleichen Tag, aber dass letztendlich alle Kredite, die ausgegeben werden, dass die durch Kundeneinlagen refinanziert werden müssen. Das ist die Vorstellung. Und deshalb machen wir dieses Kamingespräch, weil wir, glaube ich, alle der Meinung sind, dass das eben so nicht mehr ist und auch so gar nicht sein muss. Und dass wir eben jetzt dafür sorgen müssen, dass das Verständnis da eben korrigiert wird. Nämlich dahingehend, dass eben diese Spareinlagen eben nicht Voraussetzungen für Kreditvergabe sind, weder vorher noch nachher. Und genau dieses war ja auch mein Ansinnen, als ich diese Wikipedia-Seiten eben schrieb und eben eingeladen habe zu diesem Kamingespräch, eben genau dieses sehr deutlich zu machen. Und ja, ich entnehme so dem allgemeinen Konsens, dass es da auch keinen großen Diskussionsbedarf, zumindest innerhalb der Gruppe, gibt. Sollten wir das dann eben einfach so als Gruppenkonsens eben auch aufnehmen. Da würde ich dann meine Seite vielleicht nicht nächsten Mittwoch, da bin ich im Urlaub, sondern im Mittwoch drauf dann zur Abstimmung stellen. Einstweilen würde ich dann alle bitten, nochmal wachen Auges drauf zu kommen und auf die Diskussionsseite vielleicht die eine oder andere Anmerkung zu machen. Und wenn wir also dem so folgen können, dass das so ist, dann würde ich das doch einfach als Mehrheitsmeinung abstimmen lassen. Ich hätte da noch eine Bitte, dass man noch einen Aspekt diskutiert, der meines Erachtens, wo ich die Vermutung habe, dass noch nicht ganz Konsens ist, beziehungsweise, dass da noch ein paar Sachen zu klären sind. Das erste ist, ich glaube, auch das Zentralbankgeld bei der Beschaffung für die Mindestreserve kann man nicht wirklich von Refinanzierung sprechen, weil in dieses Refinanzierung im eigentlichen Sinne oder im normalen Sprachgebrauch immer Zinsen kostet. Aber dadurch, dass die Mindestreserve zum gleichen Zinssatz verzinst wird, wie das Geld, das sich die Geschäftsbanken bei der Zentralbank leihen müssen, nämlich der Hauptrefinanzierungszinssatz, ist das für die Banken praktisch zinsmäßig ein Nullsummenspiel. Das heißt, da fallen keine sogenannte Refinanzierungskosten an. Und, was noch praktisch der noch wichtigere Punkt, unterm Strich und im Endeffekt bedeutet das, dass lediglich in Höhe des Mindestreservesatzes zentralbankfähige Sicherheiten bei der Zentralbank landet. Das ist der gesamte Effekt der Mindestreserve. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das, verstanden hat, weil die Begründung für die Höhe eines Kreditzinses an Nichtbanken sind die Refinanzierungskosten. Aber wenn es, wie wir sehen, gar keine Refinanzierung in diesem Sinne gibt, das heißt, dass der Kredit gar nicht refinanziert werden muss, dann ist es einer der Hauptfalschinformationen für Kunden, die man klären sollte. Ja, das ist ein sehr richtiger Punkt. Ich möchte an der Stelle noch kurz anmerken, diese Verzinsung des Zentralbankgeldes gibt es nur in Höhe der Mindestreserve. Wenn die Bank darüber hinaus freiwillig eine Überschussreserve hält, also mehr Zentralbankgeld als gesetzlich vorgeschrieben, dann wird diese nicht mehr verzinst. Also da gibt es dann effektiv, also so wie man das eben früher dachte, gibt es eben 0% drauf, also ist es sozusagen ein Verlustgeschäft für die Bank, weil sie sich eben dieses Geld irgendwo leihen muss, aber eben darauf keine Zinsen kriegt. Das hat man bei der Mindestreserve sozusagen abgestellt, weil es eben mittlerweile Banken gibt, wo der Mindestreservesatz niedriger ist, zum Beispiel Kanada, wie schon erwähnt, wo er sogar bei 0 ist, und weil man den europäischen Geschäftsbanken also da keinen Nachteil irgendwie aufbürden wollte gegenüber der ausländischen Konkurrenz, hat man eben gesagt, na gut, wir wollen schon gerne, dass ihr eine Mindestreserve haltet, und zwar hauptsächlich deswegen, damit das Geschäft bei der EZB quasi ruhiger läuft. Sprich, wenn sich die Geschäftsbanken wenn eine gewisse Menge Zentralbankgeld im Markt ist und sich die Geschäftsbanken mehr oder weniger untereinander das leihen, dann ist das Geschäft nicht so fluktuierend bei der EZB, was sie dann sozusagen in eine Lage versetzt, kontrollierter ihrer Geldmengensteuerung nachzugehen. Deshalb hat man gesagt, wollen wir das gerne beibehalten, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich unseren Geschäftsbanken in Europa keine Kosten aufbürden, die andere Banken nicht mehr zu tragen haben. Also kriegt ihr auf diese Mindestreserve, zu der wir euch nötigen, eben auch entsprechend Zinsen, und dann ist das ganze Spiel wieder sozusagen ein Nullsummenspiel für die Bank und von daher kein Nachteil. Das ist meines Erachtens die Sprachweise der Lobbyisten, und alle sind drauf reingefallen. Aber de facto muss man doch sagen, dass praktisch die Mindestreserve zumindest ein Teil des Geldschöpfungsgewinns nämlich dorthin packt, wo eigentlich hingehört, nämlich zur Zentralbank. Und man kann sagen, wenn die Mindestreserve verzinst wird, dann bedeutet das de facto eine Subvention. Das heißt, da wird noch in Höhe der Mindestreserve, wo gewissermaßen die Möglichkeit bestünde, den Geldschöpfungsgewinn an die Zentralbank zu führen, selbst der wird gewissermaßen nicht eingezogen, sondern an die Geschäftsbanken ausgewiesen. Und glaube ich, das ist auch ein Punkt, den man verstehen muss. Hier hat die Lobby sich durchgesetzt, die einem das ins Ohr, aller Welt ins Ohr geflüstert hat. Aber de facto ist es eine Subvention. Ja, gut, ich kann das schon nachvollziehen. Also auf der einen Seite ja, natürlich. Natürlich haben die Geschäftsbanken daran Interesse, auf eine Position, wo sie vormals keine Zinsen bekommen haben, jetzt Zinsen zu bekommen, ganz klar. Auf der anderen Seite kann ich in einer Welt, wo sich vielleicht doch zunehmend die Erkenntnis durchsetzt, dass das mit der Mindestreserve seinen ursprünglichen Grund verloren hat, nämlich immer eine gut gefüllte Schatzkiste zu haben und gewisse Zentralbanken wie die kanadische eben deshalb konsequent den Weg gehen und sagen, gut, dann sparen wir uns den Quatsch. Dass man dann sagen muss, na gut, wenn wir uns diesen Quatsch noch nicht sparen wollen, aus anderen Gründen, dann sollen unsere Banken zumindest keinen Nachteil dadurch erleiden. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich gebe dir natürlich recht, der Lobbyismus wird seinen Anteil an dieser Entscheidung durchaus gehabt haben. Das wäre doch genauso, wenn du sagst, meinetwegen Mediamarkt. Wenn jetzt Kanada anfängt, Mediamarkt Kanada zu subventionieren, sprich die Einkaufspreise zu subventionieren, dann wäre man doch bekloppt, wenn man sagt, in Deutschland macht man das genauso. Ich verstehe die ganze Argumentation nicht. Sondern was meines Erachtens das einzig wahre richtig wäre, ist, wenn man das schon hat, wenn man schon kein Vollgeldsystem hat, dass man eine relativ hohe Mindestreserve hat oder möglichst hohe Mindestreserve hat und die nicht verzinst, damit zumindest ein Teil des Geldschöpfungsgewinns bei der Zentralbank, sprich dann bei den Regionen landet. ja, wenn das das Ziel der Übung sein soll, dann wäre das sicherlich der Weg dahin. Aber ja, es hat wenig mit Ratio zu tun. Aber ich kann schon verstehen, dass man sagt, wenn ich dir einen Wettbewerbsnachteil verschaffe, indem ich dich gesetzlicherseits zu etwas zwinge, was für dich de facto keinen großen Nutzen hat, aber wir wollen das eben einfach so, dass ich dich dann dahingehend entschädige, dass du eben, ja, da kein Nachteil erleiden musst. Also ich sag's mal so, keine Ahnung, nehmen wir irgendein Beispiel aus der Industrie. Wir wollen eben bei uns im Land eine saubere Umwelt haben und deshalb zwingen wir die Industrieunternehmen dazu, überall Filter und Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen. Auf der anderen Seite sehen wir ein, dass sie dadurch natürlich einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber den Verschmutzern in anderen Ländern. Und deshalb kommen wir ihnen eben in anderer Weise entgegen, damit sie auf dem Weltmarkt zumindest gleichwertige Chancen haben. Und so ähnlich sehe ich das eben mit der Mindestreserve auch. Da sagt die Zentralbank, ich möchte halt einen ruhigeren Geldmarkt haben. Ich will nicht die ganze Zeit das Tagesgeschäft der Geschäftsbanken bei mir abwickeln, sondern das sollen die halt weitestgehend unter sich ausmachen. Deshalb nötige ich sie eben einen gewissen Anteil an Zentralbankgeld zu verwahren. Aber ich möchte ihnen halt dadurch nicht einen internationalen Wettbewerbsnachteil verschaffen. Also das kann ich schon nachvollziehen, aber ich gebe dir natürlich recht, wenn man das strikt unter dem Gesichtspunkt sieht, wer hat den Geldschöpfungsgewinn und warum kriegt den nicht die Allgemeinheit in Form der Zentralbank, sondern durchgängig nur die Geschäftsbanken, dann kann man das natürlich auch entsprechend kritisch beurteilen. Ich glaube, man muss da einen anderen Punkt noch sehen. Aus der Sicht der Zentralbank wird die Mindestreserve gemacht, um praktisch die Ober- und Untergrenze für die Geldmarktzinssätze zu haben. Und zwar praktisch ist diese sogenannte Einlagefacility, das liegt zurzeit bei 0%. Das heißt, normalerweise oder Banken konnten Überschussreserve bei der Zentralbank anlegen. Das war dann die sogenannte praktisch das Einlagefacility und haben dafür Zinsen bekommen. Und auf der anderen Seite, wenn sie ohne Rücksprache überzogen haben, dann haben sie praktisch den höchsten Satz bezahlt und das sind zurzeit 1,5%. So, und der normale Hauptrefinanzierungssatz, der liegt bei 0,75%. Das heißt praktisch, die Funktion, und das, so sagt es explizit die Zentralbank, besteht darin, dass durch diese Zinssätze die Geldmarktzinssätze harmonisiert werden. Auf Deutsch kann man sagen, die Zentralbank hat sich damit zum Kartellführer der Geschäftsbanken gemacht. Das heißt, dass praktisch nicht ein freier Wettbewerb besteht, sondern dass man sagt, okay, wenn ich einfach so überziehe, zahle ich 1,5%. Wenn ich überschüssiges Geld habe, sind es zurzeit 0%. Okay, kann ich es gleich stehen lassen. Und wenn ich mich drum kümmere und sprich für refinanzieren, dann 0,75%. Das heißt, jeder, der mir unter 0,75 bietet, den bevorzuge ich vor der Zentralbank. Und zwischen 0,75 und 1,75, das ist dann praktisch der Preis, wenn es mal sehr eng wird. Und die eigentliche Funktion ist die Zinspflege, wie sie es nennen. Aber auf anderen Märkten würde man sagen, das ist Kartell. Ja, genau. Nee, genauso wie du es beschrieben hast, ist ja auch die Funktion und deshalb ist ja der Interbankenmarktsatz immer niedriger als eben der Leitzins von der EZB, weil eben genau das passiert. Die Bank ihr Geld eben unbedingt loswerden wollen, die müssen eben einen Zins anbieten, der niedriger liegt als der bei der EZB, sonst würde natürlich der Nachfrager einfach zur EZB gehen. Das heißt, im Prinzip ist die EZB einfach der größte Player am Markt und gibt den Preis vor und die anderen sind mehr oder weniger preisfolger. Und dadurch kontrolliert sie im Prinzip den Markt. Und das ist ja auch der Sinn, warum man Zentralbanken eingeführt hat. Man wollte ja irgendwie Einfluss nehmen auf diesen Geldmarkt. Und genau wie du es beschrieben hast, so funktioniert das auch. Ob das nun nützlich ist oder nicht, sei dahingestellt. Die Frage ist natürlich, wie wirkt jetzt zum Beispiel die kanadische Zentralbank auf ihr Geld ein, wenn sie sagt, ich verzichte auf dieses Instrument der Mindestreserve. Da kann sie nur noch indirekt quasi dadurch einwirken, dass sie eben sagt, ich habe halt ein absolut sicheres Zahlungsabwicklungssystem und bitte kommt zu mir und nutzt es. Und vielleicht ist da die eine oder andere Bank auch bereit, nur für diesen Nutzen quasi einen gewissen Zins oder Obolus oder wie auch immer zu entrichten. Ich will dann noch einmal an einer Stelle einhaken. Das, was du gerade gesagt hast, war nicht so, sondern ursprünglich war es so, dass die Banken sollten Geldvermittler sein. Heute sind sie Geldproduzenten. Das heißt praktisch, durch die Einführung der Computer wurde Schritt für Schritt die Zentralbank, die eigentlich der Geldproduzent sein sollte, der wurde ausgehöhlt. Und man kann es so sagen, dass praktisch die ursprüngliche Idee, und das war auch die Idee dieses einheitlichen Bargeldes, war die, der Staat produziert das Geld und die Banken sind hier die Vermittler. Das heißt, die sammeln das Geld ein und geben es aus, so wie die meisten Leute sich es auch heute noch vorstellen. Und das hat sich, man könnte sagen, pervertiert. Der Zentralbank wurde ihre eigentliche Aufgabe abgezogen. Ja, deshalb habe ich ja auch nicht von Geldproduktion gesprochen, sondern von Geldmengenkontrolle. Früher konnte die Zentralbank eben, wie du sagst, die Geldmenge direkt kontrollieren, indem sie eben diejenige war, die die Banknoten ausgab oder eben auch nicht. Heute kann sie das eben nur noch indirekt, indem sie probiert, über den Zins einen gewissen Einfluss auf den Markt, auf die Geldnachfrage und damit auch das Geldangebot irgendwie zu nehmen. Ob das nun so klappt oder nicht, sei dahingestellt. Die EZB ist natürlich der festen Ansicht, dass das klappt, sonst hätte sie ja keinen Sinn. Aber das ist eben genau der Grund, warum sich Zentralbanken heutzutage darauf verlegt haben, die Zinsen zu kontrollieren und nicht mehr die Geldmenge, weil sie die Geldmenge faktisch nicht mehr kontrollieren können. Ich glaube, da ist die Betonung drauf, dass sie es nicht mehr kontrollieren können. Ich glaube, das muss man noch, den Punkt muss man noch mal betonen. Die Geldmenge wird durch die Einlagevorschriften kontrolliert und durch die Sicherheiten der Nichtbanken. Das heißt, jeder, der Sicherheiten kriegen kann, kriegt Kredit. Das heißt, die Geldmenge wird rein endogen aus dem System, aus dem Bankensystem heraus gesteuert. Und die Zentralbank, denke ich, die meint nur, dass sie was steuert. Aber ich glaube nicht mehr, dass sie wirklich was steuert. Ob man sowas öffentlich äußern darf. Gut, mal zurück, bitte. Ich hatte nur eine kurze Frage dazu. Ich meine, wenn es allgemeines Problem ist, dass die EZB mit dieser ganzen Geldmengengeschichte nicht mehr klarkommt, wäre es dann eigentlich nicht wieder praktischer, zu einem bestimmten Standard zurückzukehren, der das alles regelt, wie Gold oder was auch immer? Ja. Wie steht ihr dazu? Genau, da will ich kurz darauf antworten, in der Form, dass ich sage, das wird jetzt, das verlässt sehr weit den Kreis des eigentlichen Themas Refinanzierung. Ich glaube aber, dass wir mit dem Thema Refinanzierung an sich so weit durch sind. Zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass es da sehr viele Fragen noch zu gibt. Wir sind jetzt eher bei Themen allgemeinen Erörterungen zum Thema Geld. Ich sage das deshalb, weil ich leider gezwungen bin, um 10 Schluss zu machen. Ich muss da meiner Frau noch helfen, die Reisevorbereitung zu machen. Aber wenn es jetzt zum Thema Refinanzierung konkret noch irgendwelche Klärungspunkte gibt, dann würde ich jetzt die letzten 10 Minuten dazu nutzen und würde dann quasi die Diskussion zum Thema Geld im Allgemeinen freigeben und mich dann für den Abend verabschieden. Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema. Also wir haben jetzt die technischen Vorgänge im Zusammenhang mit der Refinanzierung, glaube ich, gut verstanden. Was mir überhaupt noch nicht klar ist, ist, wie sehen eigentlich, gibt es eigentlich irgendwelche limitierenden Faktoren, die einer Refinanzierung, ich sag mal, irgendwo einen Riegel vorschieben? Wenn es diese limitierenden Faktoren nicht gäbe, würde das bedeuten ja eigentlich, dass die Geldmenge beliebig ausgeweitet werden kann. Und wenn man sich die Geldmengenstatistik in den letzten Jahren ansieht, dann scheint sich ja auch dieser Eindruck zu bestätigen, auch im Zusammenhang mit der veränderten Rolle der Zentralbanken. Ich finde, diesen Aspekt können wir sicherlich heute nicht mehr umfassend diskutieren, aber ich denke, der gehört mit in das Thema rein und sollte vielleicht auch in irgendeinem Video mal dargestellt werden. Genau, also in aller Kürze will ich darauf antworten. Ich glaube, de facto gibt es keinen limitierenden Faktor für das Geldmengenwachstum. Das einzige Limitierende, was wir uns gegeben haben, was einen halbwegs disziplinierenden Effekt hat, ist die Frage der Besicherung. Wenn ich eben sage, ich kann grundsätzlich per Kredit beliebig viel Geld schaffen, wenn ich mir selbst die Regel gebe, ich gebe aber nur in der Höhe Kredit, wie ich mir im Gegenzug irgendeine Sicherheit bestätigen lasse, sei es ein Grundstück mit einem Haus drauf, sei es ein Anteil an einem Industrieunternehmen oder was auch immer, dann kann ich damit quasi mir eine künstliche Grenze für diese a priori unbegrenzte Kreditmöglichkeit geben. Wir haben aber im Zuge der Finanzkrise erkannt, dass diese künstlichen Regeln eben auch beliebig änderbar sind. Das heißt, wenn die Zentralbank feststellt, ich will jetzt aber mehr Geld in die Märkte pumpen, weil sonst rutscht mir das System vom Hang, dann werden eben die Anforderungen an das, was eine Sicherheit ist oder sein kann, beliebig verändert und dann geht's eben heiter weiter. Also ich glaube, unser System ist prinzipiell nicht beschränkt. Aber ich gebe dir recht, das müssten wir nochmal näher erläutern. Ich habe im Anhang an die Seite Refinanzierung bin ich auf die Möglichkeiten eingegangen, die wir uns gegeben haben, um die Geldmenge, um die Geldschöpfung in irgendeiner Weise zu begrenzen. Ich bin der Meinung, dass all diese Mechanismen den grundsätzlichen Fehler haben, dass sie von einem exogenen Geld ausgehen und deshalb alle ad absurdum geführt werden durch die endogene Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Das betrifft sowohl die Mindestreserve mit diesem Geldschöpfungsmultiplikator, das betrifft die Eigenkapitalquote und letztlich betrifft es auch die Besicherung. Denn letztendlich wird die Sicherheit immer am nominalen Wert des sozusagen in Pension oder als Sicherheit verwendeten Gegenstands gegeben. Aber je mehr Geld ich drucke, desto mehr steigen die Assetpreise und desto mehr kann ich also auch wieder Kredite vergeben. Das heißt, auch dieses Instrument ist nur bedingt geeignet. Also de facto, glaube ich, haben wir ein völlig unbeschränktes System und wir tun nur so, als hätten wir es irgendwie unter Kontrolle kriegen. So, letzte Frage. Piratus hatte sich noch angemeldet. Mhm. Ich wollte noch auf eine Sache Bezug nehmen. Der Arne hatte auf der Mailingliste geschrieben, dass Banken Zentralbankgeld benötigen, wenn die andere Bank, die jetzt das Geld empfangen sollte, eigentlich, wenn zwischen diesen Banken kein Loro- und Nostro-Konto vorhanden wäre. Jetzt ist meine Frage, ist das überhaupt möglich? Oder also gibt es solche Fälle wirklich, wo Banken untereinander solche Konten nicht haben? Weil ich denke, darüber wird der ganze Interbankenmarkt doch abgewickelt. Dazu kann ich dir persönlich jetzt nichts sagen, aber ich würde an der Stelle nochmal verweisen bei dem Thema auf die Zentralbank von Kanada mit dem Mindestreservesatz von 0%. Bei einem Mindestreservesatz von 0% kann die Funktion der Zentralbank eigentlich nur noch das Clearing sein. Das heißt, in dem Fall wäre es eben so, wenn die Banken sich jetzt nicht tatsächlich gegenseitig Kredit geben, wie sie jedem anderen auch Kredit geben würden, sondern das Ganze eben über ihr Zentralbankkonto abwickeln würden, würden die Zentralbankkonten quasi diese Funktion der Loro- und Nostro-Konten, also unser Konto, deren Konto, ersetzen und man würde eben alles über dieses sichere Institut Zentralbank abwickeln. Dieses will die EZB eben explizit nicht. Deshalb hat sie ja die Mindestreserve auch noch eingeführt. Zumindest ist das die offizielle Begründung, damit die Banken eben untereinander handeln und nicht immer über die Zentralbank gehen. Das heißt, das ist einfach nur eine Entscheidung der Zentralbank. Will ich, dass sämtlicher Interbankenverkehr über mich abgewickelt wird, in Klammern, wie es zum Beispiel ja auch während der Finanzkrise war? Oder will ich eben, dass Zentralbankgeld im Markt ist und die Geschäftsbanken das überwiegend zwischen sich ausmachen, eben über diese Nostro- und Loro-Konten? Aber auch da würde ich an Arne verweisen, denn das ist ein sehr bankenspezielles Thema. Ich denke, da kennt er sich mit aus. Ja, ich mache es kurz. Ich bedanke mich fürs Interesse an dem Thema. Ich finde, das war ein sehr guter Abend. Wir haben da sehr produktive Gespräche gehabt. Ich hoffe, dass sich das einige Leute auch noch anhören werden. Die Seite, wie gesagt, unter aufbereitete Themen, Refinanzierung. Dort steht auch noch mehr zu Mindestreserve, Eigenkapitalquote, Besicherung etc. Ja, ich finde so ein Kamingespräch gut, fand ich schön. Ich hoffe, das ist auch bei den Zuhörern auf Interesse gestoßen und werde vielleicht in Bälde zu einem anderen Thema ein zweites veranstalten. Also vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich noch. Ciao. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.